mit deinem ganzen Herzen, komm. Heiliger Geist, wir danken dir für die Liebe, die du uns vom Vater ausgehend in unsere Herzen ausgegossen hast, Herr. Wir danken dir für diesen Strom, Herr, der in uns fließt, Herr. Wir wollen, Herr, einfach noch viel tiefer in diese Offenbarung eintreten, Herr. Wir wollen uns noch stärker von dir lieben lassen, Herr. Und wir wollen dich noch mehr lieben, Herr. Danke, Herr, für diese Liebe, die unseren Verstand übersteigt. Oh, wir haben Hunger danach, diese Liebe noch mehr zu erfassen. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Oh, wir strecken uns aus im Strom deiner Liebe. Komm und erfasse uns. Erfasse uns mit tieferen Dimensionen, Herr. Halleluja. Lass uns es nochmal singen. Holy Spirit, reign in me. Lass uns es nochmal singen. Von ganzem Herzen. Und lass uns ihm wirklich die Herrschaft geben. Der Liebe des Geistes, der Liebe des Vaters. When your love, love and glory. In unseren Herzen. Regierst in unseren Häusern. Regierst in unseren Ehen. Regierst in unseren Familien. Regierst in unseren Nachbarschaften und an unseren Arbeitsplätzen. Regierst in unserem Land, Herr. Halleluja. Deine Liebe ist unerschöpflich, unermesslich, unaussprechlich. Sie übersteigt alles, was wir im Natürlichen erfassen oder bedenken könnten, Herr. Halleluja, aber du hast uns verheißen, dass diese Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Epheser 3, Vers 14. Darum kniee ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an, ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt. Unerschöpflich ist der Reichtum seiner Liebe. Halleluja. Damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet und Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren, die wir doch mit unserem Verstand niemals fassen können. Halleluja. Also das ganze Ausmaß seiner Liebe. Er sagt, wir können das ganze Ausmaß seiner Liebe erfassen, obwohl wir es mit unserem Verstand nicht fassen können. Wir können es erfahren im Geist, obwohl wir es mit unserem Verstand nicht fassen können. Er sagt, dann wird diese göttliche Liebe euch immer mehr erfüllen, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Halleluja. Oh Herr, wir wollen das ganze Ausmaß deiner Liebe erfahren. Oh, wir wollen immer mehr erfüllt werden von deiner Liebe, Herr. Oh, wir wollen es erfassen. Weißt du, indem du beginnst, ihm zu danken für dieses unerschöpfliche Ausmaß seiner Liebe, bahnst du einen Weg dafür, dass es fließen kann. Also danke ihm, danke ihm, danke ihm für seine Liebe, danke ihm für das ganze Ausmaß seiner Liebe, danke ihm für den unerschöpflichen Reichtum seiner Liebe, danke ihm, dass seine Liebe so wunderbar ist, so herrlich ist, größer als dein Verstand, so viel mächtiger als dein Verstand. Oh, so viel stärker. Öffne deine Seele, dein Herz, deinen Geist für die ganze Tiefe seiner Liebe und sag einfach, erfüll mich immer mehr mit der ganzen Fülle Gottes. Halleluja. Komm, lass uns uns ausstrecken. Halleluja. Liebe zu dir. Danke. Halleluja. Oh, danke Jesus für sein Kreuz. Am Kreuz hat er seine Liebe bewiesen. Oh, am Kreuz hat er sich schlagen lassen. Am Kreuz hat er sich nageln lassen. Am Kreuz hat er sich töten lassen für dich. Am Kreuz hat er sich abschneiden lassen für dich von der Liebe des Vaters, damit du seine Liebe empfangen kannst. Also danke ihm für diese Liebe. Danke ihm für diese Liebe. Danke ihm für sein Kreuz. Oh, danke. Oh, seht, welch eine große Liebe der Vater zu uns hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Danke, Vater, dass wir deine Kinder heißen. Halleluja. Oh. Sag ihm Dank. Danke, Vater, dass du uns einhüllst mit deiner Liebe. Danke, dass wir geborgen sind, Herr, in deiner Liebe. Danke für die Gegenwart deiner Liebe hier, Herr. Und Vater, du möchtest, dass diese Liebe nicht nur uns durchdringt und uns erfüllt, Herr, sondern du möchtest, dass diese Liebe all die Menschen, Herr, die noch fern sind von deiner Liebe, Herr, dass sie erfasst werden mit dieser Liebe, Herr. Oh, dass sie erfasst werden, Herr, mit dieser Liebe, die alle Erkenntnis übersteigt, Herr. Deine Liebe will fließen zu den Menschen um uns herum. Deine Liebe will fließen zu den Verlorenen in unserer Nachbarschaft, an unserem Arbeitsplatz. Deine Liebe will fließen zu den Gebundenen, den Alkoholikern, den Drogenabhängigen, den Kranken, Herr. Herr, den Gesunden, den Reichen, den Armen, Herr. Deine Liebe will fließen zu all den Menschen, die unweigerlich auf den ewigen Raum der Liebesferne zugehen, auf die Hölle zugehen, Herr. Deine Liebe will fließen, Herr. Oh, wir machen uns eins mit deiner Sehnsucht heute Abend. Halleluja, Halleluja. Komm, beginn mal in Sprachen zu beten. Oh, ich glaube, dass der Heilige Geist uns wirklich das Herzensanliegen des Vaters heute Abend noch stärker offenbaren möchte und aufs Herz legen möchte. Dieses Herzensanliegen, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und errettet werden. Dass die Verlorenen diese Liebe erkennen, dass die, die noch fern sind, dass sie in Christus nahe kommen, dass sie gezogen werden, dass sie berührt werden, dass sie verändert werden. Oh, erhebe deine Stimme. In unseren Bekanntenkreisen, in unseren Verwandtenkreisen. Gieß deine Liebe aus. Gieß deine Liebe aus auf die Menschen um uns herum. Beginn einfach im Geist in den Riss zu treten. Beginn im Geist einzutreten für die Verlorenen. Beginn im Geist einzutreten für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Beginn einzutreten. Der Liebe, der fürbittenden Liebe, Herr. Oh, ja, fall mit dem Geist der Fürbitte, Herr. Oh, ja, Jesus in den Psalmen spricht der Heilige Geist zu uns und sagt, fordere von mir und ich werde dir die Nationen zum Erbteil geben. Halleluja. Oh, wir fordern die Menschen in unserem Umfeld, wir fordern die Menschen in unserer Nachbarschaft, wir fordern die Menschen an unserem Arbeitsplatz. Oh, wir fordern die Menschen in unseren Städten, in unseren Dörfern. Oh, wir fordern die Menschen in unseren Familien. Oh, gieß deine Liebe aus. Oh, gieß deine Liebe aus. Bete, bete, bete, bete, bete. Oh, aus der Finsternis zum Licht. Aus der Finsternis zum Licht. Oh, aus der Verlorenheit. Aus der Verlorenheit in die Erlösung, in die Errettung. Raus aus dem Machtbereich der Finsternis. Oh, hinein in den Machtbereich der Liebe Gottes. Oh, raus aus dem Einflussbereich der Dämonen und hinein in den Einflussbereich der Engel und der Liebe des Vaters und des Erlösungswerkes von Jesus. Fischen in Deutschland. Oh, ein großes Netz von Fischen in der Schweiz. Netz von Fischen in Österreich. Oh, ein großes Netz von Fischen in Frankreich. Oh, ein großes Netz von Fischen in Europa. Oh, ein großes Netz von Fischen. Sprich durch deine Klarheit zu ihnen. Gib ihnen eine Offenbarung, was es heißt, verloren zu sein, Herr. Und gib ihnen eine Offenbarung, was es heißt, errettet zu sein, Herr. Oh, Jesus, fall mit dem Geist der Offenbarung. Fall mit dem Geist der Offenbarung. Oh, oh. Yes, Lord. Oh, oh, oh. Ja. Oh, das ist ein Geist dafür, bitte. Oh. Eine Offenbarung von dir. Eine Offenbarung von dir in unserem Land, Jesus. Eine Offenbarung von dir in Europa, Herr. Oh, eine Offenbarung von dir, Herr. Oh, wir setzen eine Offenbarung frei von dir. Offenbarung. Offenbarung von dir. Wenn jemand eine Offenbarung empfängt, die einfach aus diesem Strom herauskommt, für unsere Länder, für die Zeit, in der wir leben, für das, was Gott tun will, wenn jemand einfach eine Offenbarung empfangen hat oder gerade jetzt empfängt, spielt einfach weiter, dann komm einfach hier ans Mikrofon und gib es einfach weiter. gesehen, wie Jesus auf dem weißen Pferd herangeritten kam und hat gesagt, komm, steig auf. Und ich bin aufgestiegen und wir sind fortgeritten. Und da, wo wir hingekommen sind, ist das Licht gekommen. Halleluja. Die Finsternis ist gewichen. Halleluja. Und ich habe den Eindruck, dass Jesus heute zu dir sagt, komm, steig auf. Amen. Steig auf, fürchte dich Amen. Nicht. Reite mit mir. Amen. Und dort, wo wir gemeinsam ja. hingehen, ist Halleluja. Das Licht stärker wie die Finsternis. Fürchte Amen. Dich nicht. Steig auf. Steig Amen. Auf. Reit mit mir. Reit Halleluja. Mit mir in diese Welt. Mit mir. Fürchte dich nicht. Halleluja. Fürchte dich nicht. Halleluja. Halleluja. Ja. Amen. Amen. Amen. Das ist der Ruf. Das ist der Ruf, deinen Platz einzunehmen. Das ist der Ruf, deinen Platz einzunehmen in Autorität. Das ist der Ruf, von der Seitenlinie wegzugehen und wirklich deinen Platz einzunehmen und für deinen Herrn und für deinen König zu reiten, zu marschieren, zu gehen, einfach vorwärts zu reiten und die Feinde unter seine Füße zu nehmen. Halleluja. Er macht es durch dich. Nimm deinen Platz ein in dieser Zeit. Oh, nimm deinen Platz ein in dieser Zeit. Oh, sei nicht mehr länger passiv. Steh nicht mehr länger an der Seitenlinie. Steh nicht mehr länger am Ufer des Stromes. Jetzt ist die Zeit, hineinzugehen. Jetzt ist die Zeit, vorwärts zu gehen. Jetzt ist die Zeit, deinen Platz einzunehmen. Jetzt ist die Zeit. Er gibt dir ein Pferd. Halleluja. Du musst nicht allein in den Kampf ziehen. Du musst nicht allein das Land einnehmen. Sondern er gibt dir ein Pferd. Halleluja. Rückenwind vom Heiligen Geist. Stärke, Stärke aus unerschöpflichen Quellen. Oh, Stärke aus unerschöpflicher Kraft. Stärke aus unerschöpflicher Liebe für dich. Oh, Stärke von seinem Thron. Oh, er gießt Stärke aus. Stärke von ihm. Empfang es. Empfang es. Empfang es. Empfang es, empfang es. Oh, empfang es. Also er hält dir sogar den Steigbügel, damit du aufsteigen kannst. Du musst es nur zulassen. Halleluja. Oh, du musst es nur zulassen. Halleluja. Du musst nur von der Seitenlinie wegkommen. Und hineingehen. Aufsteigen. Jetzt ist die Zeit, heute, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, denn jetzt ist die Zeit für etwas Neues auch in deinem Leben. Jetzt ist die Zeit, erkennst du es nicht, erkennst du es nicht. Aus dem einen Pferd, das Assi gesehen habe, habe ich plötzlich eine riesen Anzahl von weißen Pferden gesehen, die alle, und auf jedem Pferd saß einer von uns und weiteren. Und wir sind alle in dieser Einheit, in dieser kompletten Ruhe, in dieser Souveränität, in dieser Furchtlosigkeit geritten. Alle im Blick auf ihn, auf unseren Herrn. Und keiner, es gibt auch diese Stelle, hat den anderen gestoßen oder hat, ja, es gab keine Störung in irgendeiner Amen. Weise, sondern jeder saß auf dem Pferd, das er von Gott bekommen hatte. Halleluja. Alle eines Geistes, eines Sinnes, in einem Geist, in einer Mission unterwegs und alle Halleluja. Mit ihrem Blick auf unseren Herrn. Halleluja. Halleluja, Jesus. Amen. Amen. Sag zu irgendjemandem in deiner Nähe, nimm deinen Platz ein. Nimm deinen Platz ein. Und dann drück ihn mal kräftig und sag, herzlich willkommen in der Armee Gottes. Wir nehmen unseren Platz ein. Halleluja. Und dann nimmst du auch hier im Raum deinen Platz ein. Auf deinem Stuhl. Und wenn du über Livestream zuschaust, nochmal herzlich willkommen. Auch du nimmst deinen Platz ein. Halleluja. Halleluja. Wir wollen weitergehen im Fluss seiner Liebe. Wir wollen weitergehen und uns aktivieren lassen. Heute Abend weiter aktivieren lassen in diesem Fluss seiner Liebe, und zwar in dieser speziellen Form, an dieser ersten Stunde, in dieser speziellen Form der prophetischen Salbung, also in Form von prophetischer Rede, Worten der Weissagung, Worten der Weisheit, Worten der Erkenntnis, zur Auferbauung, heißt es, des Leibes Christi, aber auch als Zeichen für die Verlorenen. Amen. Denk immer dran, was wir hier aktivieren und trainieren, miteinander und füreinander, ist ein Segen für jeden. Natürlich, jeder, der ein prophetisches Wort empfängt, ist gesegnet. Aber wir trainieren und aktivieren es immer auch, damit du einfach mit Menschen, die vielleicht Jesus noch nicht kennen, damit du mit Menschen, die einfach noch ohne Jesus unterwegs sind, damit du da auch mutig und kühn bist und in diesem Strom fließt und einfach vertraust, dass Gott durch dich spricht, aus diesem Strom seiner Liebe heraus, und dass er Menschen durch Offenbarung dient, dass er Menschen durch Weissagung dient, dass er Menschen durch Weisheit, Worte der Weisheit dient, dass er Menschen durch Worte der Erkenntnis dient, dass er Verlorene ruft durch Worte der Erkenntnis. So viele Menschen haben sich bereits bekehrt, einfach aufgrund eines treffenden Wortes der Erkenntnis. Nicht nur in den Gottesdiensten, sondern im Alltag, wenn Christen einfach Worte der Erkenntnis fließen lassen und Menschen spüren plötzlich, wow, Gott sieht mich, das konnte er nicht von sich aus gewusst haben, aber Gott sieht mich, Halleluja, und sie bekehren sich zu Jesus. Und die Bibel sagt, das haben wir das letzte Mal schon gesagt, danach sollen wir eifern, Amen. Eifert nach den geistlichen Gaben, am meisten aber danach, dass ihr weissagt, sagt Paulus, wir sollen uns ausstrecken, das ist das Erste, wir sollen uns ausstrecken und wir sollen im Glauben ergreifen, dass es für jeden von uns ist. Ja, Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen betet, aber noch mehr, dass ihr alle weissagt. Amen. Also, wenn er schon will, dass wir alle in Sprachen beten, dann sogar noch mehr, dass wir weissagen. Halleluja. Das heißt, wenn du in Sprachen betest, dann ist es ein Zeichen dafür, dass Gott auch will, dass du weissagst. So einfach. Wer betet alle schon in Sprachen? Okay, wenn du noch nicht in Sprachen betest, aber ich glaube, es sind alle, dann können wir heute Abend für dich beten. Halleluja. Aber genauso wie Gott dir die Fähigkeit, in Sprachen zu beten, gegeben hat, genauso möchte er dir die Fähigkeit geben. Oder was heißt geben? Er möchte sie in dir aktivieren. Sie ist ja in dir drin durch den Heiligen Geist. Alles ist angelegt durch den Heiligen Geist. Er möchte es aktivieren. Wir haben das schon gesehen. Wir müssen uns aktiv entscheiden, haben wir das letzte Mal drüber gesprochen. Wir müssen uns aktiv entscheiden, den Strom fließen zu lassen. Ja? Wir strecken uns aus, wir ergreifen es im Glauben und wir entscheiden uns aktiv, unseren Mund zu öffnen, weil damit hängt es immer zusammen, und es im Glauben fließen zu lassen. Und das wollen wir heute Abend noch mal ein Stück weiter trainieren. Ihr habt ja das letzte Mal schon erlebt, wie das geht. Heute wollen wir noch mal einen Zahn zulegen. Halleluja, preist den Herrn. Preist den Herrn. Halleluja. Wir haben gesehen, gleichzeitig haben wir das letzte Mal auch schon gesehen, dass der prophetische Dienst, wie übrigens jeder andere Dienst auch, immer ein Dienst des gesamten Leibes ist. Es ist nie nur der Dienst von Einzelnen. Propheten sind gegeben, um die Heiligen zuzurüsten zum Werk des Dienstes. Ja, sie sind nicht dazu bestimmt und berufen, Solisten zu sein. Heilungsdiener sind nicht dazu bestimmt, Solisten zu sein. Keiner ist dazu bestimmt, im Leib Christi ein Solist zu sein. Ja, sag mal zu deinem Nachbarn, ich glaube, du bist kein Solist. Halleluja. Ja. Das Wort vom poor lonesome Cowboy, der einsam in der Sonne entgegenreitet, ja, Lucky Luke, ja, wer das kennt, ja, das ist nichts im Leib Christi, sondern Gott hat uns als Leib berufen, und genauso ist es, gilt es wie für jeden anderen Dienst, auch für den prophetischen Dienst. Nur als Leib bewerkstelligen wir all das, was Gott bewerkstelligt haben möchte. Ja. 1. Korinther 14, 26 heißt es, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder etwas. Ein jeder. Ja. Sag mal, ein jeder. Frag mal deinen Nachbarn, gehörst du da auch dazu? Okay, zu ein jeder. Gut, ich sag jetzt, deine Nachbarin sagt vielleicht, nein, ich bin eine jede. Okay, ist auch okay. Du gehörst dazu. Das ist generisches Maskulin hier. Halleluja. Okay, also, Nicht einer vereint in sich die gesamte Offenbarung des Heiligen Geistes, sondern jeder bekommt Puzzlestücke, ja, die zusammen ein Bild geben. Ja, Paulus sagt es mit dem Vers in 1. Korinther 13, 9, wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Das heißt, jedes Weissagen ist immer stückweise und es muss zusammengesetzt werden zu einem Gesamtbild der Offenbarung. Und das wird auch besonders deutlich in der Aktivierung, die wir heute Abend nochmal praktizieren wollen. Da wird es richtig deutlich, diese Ergänzung der einzelnen Glieder des Leibes Christi. Und dazu möchte ich dir noch einen Bibeltext geben, der ganz, ganz zentral ist, einfach auch letztendlich für das Praktizieren sämtlicher Geistesgaben, aber natürlich auch besonders für den prophetischen Dienst, und zwar 1. Korinther 12, Vers 12 bis 27. Längerer Text, ich lese ihn in der Neues Leben-Übersetzung. Da vergleicht Paulus den Leib Christi mit dem menschlichen Leib. Und er sagt, der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Gut, die meisten hier werden wahrscheinlich eher nicht Juden sein. Da können wir heute sagen, einige von euch hier sind Filderstädter, andere sind nicht Filderstädter. Oder einige von euch sind Deutsche, andere sind nicht Deutsche. Wie auch immer. Einige sind Sklaven, andere frei. Okay, Sklaven wird es hier heute jetzt wahrscheinlich nicht geben. Aber du kannst sagen, einige sind Angestellte, andere sind Arbeitgeber, einige sind Schüler, andere sind Lehrer, wie auch immer, unterschiedliche Stände, unterschiedliche Glieder. Aber, sagt er, wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zu einem einzigen Leib. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin, sollte er deshalb nicht zum Körper gehören. Also das hast du manchmal. Manchmal tut der Feind Christen so Dinge einreden und sagt, ich bin nicht so wichtig im Leib Christi, weil ich, Beispiel, kann ja nicht predigen. Oder ich bin nicht so wichtig im Leib Christi, weil ich bin kein Evangelist. Oder was auch immer dir der Feind einredet, verstehst du? Aber hier sagt Paulus, wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin, weil mir jetzt einfach die Hand interessanter erscheint, weil mir die Hand irgendwie wichtiger erscheint, dann ist das einfach eine Lüge. Er gehört deswegen trotzdem zum Körper. Ja. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr und kein Auge bin. Augen sind so schön, die Ohren, naja, manchmal Ohrenschmalz drin, keine Ahnung, ist nicht so toll. Augen leuchten wie die Sterne, blau, blau, blau oder was auch immer. Genau. Sollte das Ohr deswegen etwa nicht zum Körper gehören. Stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur Auge. Wie könntet ihr da hören? Oder wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre, wie könntet ihr da etwas riechen? Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Mit anderen Worten, jedes Körperteil ist wichtig. Schneide dich niemals vom Leib Christi ab, weil du glaubst, dass du ein unwichtiges Körperteil bist. Der Leib Christi ist nicht komplett, wenn du nicht dabei bist. Schneide dich nicht ab, weil du denkst, oh, meine Gabe wird eh nicht gebraucht. Schneide dich nicht ab, auch wenn der Feind dir einredet, meine Gabe wird eh nicht gesehen. Keiner interessiert sich für meine Gabe. Schneide dich nicht ab. Nein, behalte eine gute, positive, aufnahmebereite, liebende Haltung. Und die Bibel sagt, die Gabe Gottes wird dir Raum machen. Amen. Schneide dich nicht ab vom Leib, weil du denkst, du gehörst nicht dazu, mit anderen Worten. Vers 19 sagt Paulus weiter, was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Also, das Reich Gottes ist kein Solistendienst, das habe ich schon gesagt. Und dann geht es weiter und Paulus sagt, ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Und jetzt geht es in die andere Richtung. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. In Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren oder unwichtigeren Körperteile besonders notwendig. Ihr Lieben, das habe ich jetzt in unserem Urlaub schmerzhaft erfahren. Ich weiß nicht, für wie wichtig du deinen kleinen Zeh hältst an deinem Körper. Also ich hatte immer so die Einstellung zu meinem kleinen Zeh, dass ich dachte, naja, der kleine Zeh, der ist halt auch noch da, der hängt da irgendwie so an der Seite, aber viel machen kann er auch nicht. Ja? Den kann ich nicht allein bewegen, ja? Also separat. Ja? Der hängt da halt auch noch, ich kann auch mit vier Zehen. hätte ich mir so gedacht. Ja. Und jetzt im Urlaub in Korsika bin ich schwimmen gegangen und irgendwie, das war so eine felsige Küste und da bin ich über so eine Treppe irgendwie rein, oder beziehungsweise, nee, es war nicht mal eine Treppe, sondern es war mehr so ein an einem Ring festgemachte Kette, an der man sich so am Felsen runtergelassen hat ins Wasser. Und irgendwie habe ich, ohne dass ich es richtig gemerkt habe, habe ich mir dabei meinen kleinen Zeh angeschlagen. Ich habe es erst gar nicht gemerkt, ich bin geschwommen, habe geschnorchelt, war wunderschön. Dann kam ich wieder raus, habe mich wieder rausgezogen und plötzlich denke ich, was ist da mit meinem Fuß? Und dann sehe ich über die Stunden hinweg, der kleine Zeh, es war nur der kleine Zeh, immer blauer geworden, immer blauer. Ja, es war nur der kleine Zeh, aber nichts anderes, der nächste Zeh völlig in Ordnung, aber der kleine Zeh komplett blau. Ich sag dir, ich konnte mindestens einen Tag fast nicht laufen. Probier's mal aus. Ich gebe dir einen Hammer, hau einfach mal drauf. Ja, aber wirklich. Es ist so, da habe ich erst realisiert, Gott hat den Körper so gemacht, dass du tatsächlich ohne deinen kleinen Zeh kannst du nicht ohne Probleme deinen Fuß abrollen. Es geht nicht. Die Stabilität, ich bin gehumpelt halt. Ja, bis es so weit zurückgegangen ist, blau war noch ein bisschen länger, aber irgendwann ging der Schmerz dann so weit zurück beim Abrollen. Und da habe ich das realisiert, da kam mir dieser Bibeltext in den Kopf. Schon im Urlaub dachte ich, aha, du hast deinen kleinen Zeh nicht genug geehrt. Ja, du hast ihm einfach nicht genug Ehre gegeben. Weißt du, und das hat, da hat Gott zu mir gesprochen, hat gesagt, ja, und so ist es manchmal im Leib Christi. Jemand denkt, ich bin nur der kleine Zeh, was kann ich schon beitragen? Jemand anders denkt, das ist ja nur ein kleiner Zeh, was kann der schon beitragen? Bis der kleine Zeh sich meldet, genau. Bis er sich meldet. Und plötzlich merkst du, dass es stimmt, was Paulus sagt. Gott hat den Körper so gefügt, dass den benachteiligten Gliedern besondere Ehre zukommt. Auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Glieder sorgen in gleicher Weise füreinander. Wenn eines leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Amen. Das habe ich gespürt im Urlaub. Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle anderen mit. Verstehst du? Ja, der ganze Körper kann nicht mehr richtig laufen, weil der kleine Zeh ein Problem hat. Also das ist das Verständnis Gottes von uns als Leib Christi, als Gemeinschaft. Jedes einzelne Glied ist wichtig. Und so üben wir gemeinsam den Dienst aus. Jedem von uns, egal ob du Ohr bist, Auge, Hand oder kleiner Zeh, ganz egal, wie du dich immer siehst, du kannst dich ja jetzt einordnen, wie du willst, ja. Aber Petrus sagt in 1. Petrus 4, Vers 10, er sagt, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wie jeder empfangen hat, so dient einander. Das ist ein Befehl. Mit anderen Worten, der Befehl Gottes ist, sei ein guter Verwalter der Gabe, die du empfangen hast. Vorher hatten wir es im Lobpreis davon, sitz nicht an der Seitenlinie, sondern bring deine Gabe ein. Amen. Wenn der kleine Zeh einfach sagen würde, ich meine, er könnte ja auch sagen, jetzt nachdem er eins draufgekriegt hat, könnte er sagen, okay, mir reicht's jetzt hier in dieser Welt, ich versage jetzt vollends den Dienst, ich mache nicht mehr mit, jetzt habe ich eins draufgekriegt, kein Bock mehr. Ja, so ist man beim Leib Christi. Jemand kriegt eins drauf irgendwo, bekommt einen Anstoß in irgendwo, jemand behandelt ihn nicht gut und dann sagt das Glied und sagt, jetzt mag ich nicht mehr, sollen die ohne ihren kleinen Zeh klarkommen? Nein! Preist den Herrn, dass mein kleiner Zeh das nicht gemacht hat. Ich kann wieder gut laufen. Halleluja. Bin froh. Amen. Weißt du, und so ist Gott froh über jeden Einzelnen, über jedes einzelne Glied an seinem Leib, das seine Position einnimmt und es dazu Ja sagt, das seinen Platz einnimmt, das ein guter Verwalter ist, das nicht an der Seitenlinie sitzt, wo du als ein Glied am Leib nicht an der Seitenlinie sitzt, sondern sagst, jawohl, ich nehme meinen Platz ein. Und das sage ich jetzt nicht nur in Bezug auf den prophetischen Dienst, den wir jetzt heute Abend hier aktivieren, sondern das sage ich in Bezug auf jede andere Gabe, Ja, vielleicht sagst du, ja, ich kann nicht predigen, aber ich kann vielleicht, irgendwo kann ich helfen, irgendwo kann ich Hand anpacken, ich bin praktisch begabt. Super, dann freut sich der Wolfgang über Unterstützung im Ordnerdienst oder der Kaffeedienst freut sich über Unterstützung im Kaffeedienst oder am Büchertisch oder du kannst ein Instrument spielen. Sagst du, ja, aber ich spiele nur, keine Ahnung, nur die Klarinette. Oh, Irina freut sich, wenn es eine Klarinette hier oben auf der Bühne gibt. Amen. Oder du sagst ja, ich spiele nur die Flöte. Preist den Herrn für Mikrofone, auch Flöten können verstärkt werden. Amen. Auch das kleinste Glied ist wichtig. Es muss seinen Platz einnehmen. Ja, ich habe das so stark einfach in meinem Herzen auch, wirklich in dieser Zeit, ja, wo Gott seinen Geist ausgießt, weißt du, diesen Satz, all hands on deck, ja, alle Hände auf Deck. Jeder wird gebraucht. Amen. Keiner kann es sich leisten, an der Seitenlinie zu sitzen und der Leib Christi kann es sich nicht leisten, irgendjemand an der Seitenlinie sitzen zu lassen. Der Strom Gottes will fließen und er aktiviert dich und er spült dich vorwärts. Weißt du, das ist das Wesen des Stromes. Er aktiviert dich, er spült dich vorwärts. Schau, wenn du am Ufer stehen bleibst, das ist ein anderes Bild, wenn du am Ufer stehen bleibst eines Stromes, dann kann es passieren, dass du auch mal nass wirst, nämlich dann, wenn es eine Flut gibt. Ja, jetzt zum Beispiel in Österreich können die ein Lied davon singen. Ja? Da stehst du am Fluss und dann kommt das Hochwasser und dann wirst du auch nass. Dann wirst du überflutet, dann kriegst du was ab. Aber wenn du auf die Dauer an der Seitenlinie stehen bleibst, anstatt in den Strom hineinzuspringen und dich von ihm mitnehmen zu lassen und aktivieren zu lassen, dann wirst du auf die Dauer nicht viel vom Strom haben. Kannst du sehen? Das Ufer ist kein guter Ort, wenn Gott seinen Strom fließen lässt. Am Ufer kannst du alles gut beobachten, kannst alles gut von außen sehen, aber es ist kein guter Ort, da wirst du nicht aktiviert. Da sitzt du an der Seitenlinie und wenn du Glück hast, schwappt mal was über, kriegst auch mal was ab, so mehr oder weniger zufällig, so völlig unbedacht. Ach, okay, da habe ich auch was abgekriegt, Halleluja, das reicht dir für die nächsten 5 Jahre. Nein, an der Seitenlinie fließt kein Strom. Amen. Am Ufer fließt kein Strom. Deswegen ist es wichtig, dass wir in dieser Zeit, dass wir nicht passiv bleiben, sondern dass wir mit dem Strom gehen und dass wir es fließen lassen und dass wir unseren Platz einnehmen im Dienst für Gott, im Dienst für sein Reich. 1. Petrus 4, Vers 10 in der NIV-Übersetzung, das hat mir auch gefallen, lese ich auch nochmal, da heißt es, jeder sollte, egal welche Gabe er empfangen hat, dazu gebrauchen, um anderen zu dienen, indem er ein treuer Verwalter der Gnade Gottes in unterschiedlichen Formen ist. Amen. Da steckt so viel drin, weißt du, ein treuer Verwalter der Gnade Gottes in unterschiedlichen Formen. Die unterschiedlichen Formen sind die unterschiedlichen Gaben, aber die unterschiedlichen Formen sind auch die unterschiedlichen Gefäße, in denen die Gaben präsentiert werden. Du bist ein anderes Gefäß als der neben dir ist. Das heißt, du wirst Dinge wieder anders sagen, machen, tun, als der neben dir ist. Aber das, so wie du es machst und sagst, einfach aus Gott heraus, aus der Verbindung mit Gott heraus, ist es gut und ist es wichtig und wird gebraucht. Kannst du es sehen? Halleluja. In Epheser 4, Vers 16, Neues Leben sagt dann, auf diese Art und Weise, oder hier, ich lese es wörtlich vor, da heißt es, durch ihn, also durch Jesus, wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Amen. Das wollen wir. Dass der ganze Leib, sag mal, der ganze Leib gesund ist und wächst. Und von Liebe erfüllt ist. Halleluja. Und in der Elberfelder, da heißt es so, aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk. Denk an den kleinen Zeh, das ist auch an der Unterstützung dienendes Gelenk. Ganz wichtig. Entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Amen. So wird der ganze Leib aufgebaut, indem jeder seinen Platz einnimmt. Halleluja. Preist den Herrn. Es ist so wichtig, auch in dieser Zeit, auch ich spreche auch zu denen, die über Livestream zuschauen, alle Glory Live-Schüler, frag einfach wirklich den Heiligen Geist. Gerade in dieser Zeit, wo der Strom Gottes so stark fließt, frag ihn und sag, Herr, wo kann ich meinen Platz einnehmen? Ja, wo sitze ich? Vielleicht noch am Ufer oder an der Seitenlinie. Ja, aber du hast schon längst, wie beim Fußball, das Schild hochgehoben, dass ich eingewechselt werden soll. Stell dir mal vor, beim Fußball, wie heißt du jetzt, unser Nagelsmann, der Neue, ja, hält da ein Schild hoch zu irgendeinem Fußballer, dass der jetzt einwechselt und der sitzt einfach auf seinem Ding da. Der Match läuft weiter und der sitzt da und der immer, hey, du bist dran. Und der, jetzt gerade nicht. Fühl mich nicht danach. Uiuiuiui. Der wäre nicht mehr lang im Team. Ja, ist so. Verstehst du? Und Gott ist so gnädig. Weißt du, er hält die Schilder manchmal ziemlich geduldig hoch. Halleluja. Und er hält sie nochmal hoch und sagt, hey, jetzt ist deine Zeit. Du wirst eingewechselt, du bist gebraucht. Ja, bis wir es begriffen haben. Aber ich sage dir, lass ihn nicht zu lang warten. Amen. Sondern lass dich einwechseln. Halleluja. Nimm deinen Platz ein. Ja, also, zusammenfassend, bevor wir heute Abend ganz konkret auch das Prophetische nochmal aktivieren. Zusammenfassend. Nochmal in Bezug auf die Geistesgaben, generell, insbesondere das Prophetische. Erstens, eifer danach. Streck dich danach aus. Sag nicht, das ist nicht für mich. Weißt du, wenn über irgendwas gelehrt wird, sag nie, das ist nicht für mich. Also vielleicht hast du mal ein Wort bekommen, du bist zum Heilungsdienst berufen als Beispiel. Und dann reden wir über Prophetie und dann sagst du, ja, das ist nicht für mich. Nein, mach das nicht, es ist immer alles für dich. Oder jemand hat gesagt, du bist prophetisch, dann sagst du nur, Heilung interessiert mich nicht. Nein, es ist alles für dich. Diejenigen, die glauben, werden die Kranken heilen, sagt das Wort Gottes. Ja? Also streck dich aus, wenn irgendetwas aktiviert wird heute Abend. Weißt du, wenn wir das Prophetische aktivieren, dann wird sich ein prophetischer Geist freisetzen. Warum setzt er sich frei? Weil wir uns danach ausstrecken, erstens, und weil wir es zweitens im Glauben empfangen. Ja? Also eifer danach, streck dich danach aus. Ein anderes Wort, auch 1. Timotheus 4, Vers 14, vernachlässige es nicht. Vernachlässige nicht die Gnadengabe Gottes. Das heißt, tu es immer wieder anfachen. Ja? Vernachlässige es nicht. Und 1. Thessalonicher 5, Vers 19 bis 20 ist auch noch ein Vers. Verachte sie nicht. Verachte die geistlichen Gaben nicht. Verachte die prophetische Rede nicht. 1. Thessalonicher 5, 19 bis 20 heißt es, den Geist löscht nicht aus oder unterdrückt nicht, dämpft nicht, kann man auch übersetzen. Weissagungen verachtet nicht. Das heißt, schätzt sie wert. Und gleichzeitig sagt er, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Amen. Aber schätzt sie wert. Ja. Und schlussendlich, jeder nimmt seinen Platz ein als ein Glied am Leib und trägt seinen Puzzlestein bei. In Liebe. Entscheidend ist, dass du es in Liebe beiträgst. Ja? Ja, wenn du heute Abend dein prophetisches Puzzlestein beiträgst, trag es in Liebe bei. Ja? Also man kann so und so puzzeln. Ja? Man kann sagen, ja, jetzt habe ich noch was gefunden. Ja. Ja? Oder du kannst einfach in Liebe. Oh, wow, ich habe das passende Puzzleteil gefunden. Das war das Entscheidende. Jetzt sieht man den Turm vom Schloss Neuschwanstein. Halleluja. Ja, vorher sah es unvollständig aus. Ja. Verstehst du? Und genau so ist es. So trägst du dein Puzzleteil bei und nimmst deinen Platz ein. Halleluja. Preis den Herrn. Also, heute Abend wollen wir noch einmal den prophetischen Fluss freisetzen, die das letzte Mal schon dabei waren. Du weißt schon, wie das geht. Wir werden es heute Abend noch mal genauso machen wie das letzte Mal, weil ich glaube, wir können da noch mehr gebrauchen. Das heißt, wir werden uns jetzt aufteilen. Wir werden mal so versuchen wieder, wie das letzte Mal, da ging es wunderbar auf in der Zahl. Aber wir machen es so, dass wir einfach zwei Reihen hier jeweils vorne hier gegenüberstellen. Immer jeweils mit Blöcken 8x2, also einander gegenüber, 8 Personen hier auf der Seite, die so stehen, 8 Personen auf der anderen Seite. Wenn die 8 hier durch sind, dann der nächste Block mit 8 Leuten. Okay, können wir das machen? Schnell, kommt nach vorne. Halleluja, wir tun das Pult zur Seite. Halleluja. Jetzt müsst ihr schon ganz heiß sein und sagen, wow, ich darf wieder puzzeln heute Abend. Halleluja. Glory. Und die ihr über Livestream zuschaut, zu euch spreche ich auch kurz. Die ihr über Livestream zuschaut, ihr könnt Folgendes machen. Ihr könnt ja, wie ich das letzte Mal gesagt habe, entweder ihr sagt, okay, ich konzentriere mich auf eine dieser 8er-Reihen hier vorne und empfange einfach in jeder Runde für jeden dieser 8 Personen ein prophetisches Wort, ein Wort der Weissagung, ein Wort der Ermutigung, ein Wort der Weisheit, ein Wort der Erkenntnis. Oder aber du kannst dich mit anderen zusammentun und mit ihnen das gemeinsam praktizieren über WhatsApp oder Telefon oder wie auch immer. Oder aber du schreibst eine Liste von Namen auf, für die du Worte empfangen möchtest aus deinem Umfeld und gibst ihnen die dann hinterher weiter. Okay, jetzt schauen wir mal, wie es hier aussieht. Pass mal auf, zählen wir mal 8 Leute ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, okay. Dann machen wir hier ein größeres Ding. Seid ihr auch 8, 2, 4, 6, 8? Ja, genau, passt. Dann seid ihr, müsst ein bisschen weiter rüber rutschen. Genau, so. Okay, jetzt schauen wir hier. Hier, genau, rüber rutschen. 2, weiter rüber rutschen. 2, 3, 4. Ihr gehört hier zusammen. Genau, 4. 5, genau, zur Monika. 5. 6, 2, 4, 6, 7 und 8. Genau. Okay, und jetzt, wie sieht's aus? Geht nicht auf. Hier sind es ein bisschen mehr, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Das seid ihr hier, 5, ne? 6 seid ihr beide hier. 6, Andrea, 7. Und hier haben wir 8, du rüber. Genau, 8. So, und wie viele sind jetzt übrig? Stell dich mal darüber, da. Genau, jetzt sind noch 5 Leute übrig, wenn ich es richtig sehe. Okay, wir haben noch, Ute, du kannst auch noch mitmachen. Du kannst einfach laufen lassen. Du kannst auch noch mitmachen, weil dann geht's auf, dann haben wir eine gerade Zahl, okay? So, und jetzt müssen wir nur schauen, wie viel haben wir dann? Wir haben noch hier noch 3 übrig. Okay, dann machen wir es doch einfach so. Dann machen wir einfach 9, genau. Machen wir einfach 9 pro Reihe, okay? Dann machen wir es einfach so, pass auf. Ihr beide, ne, geht hier noch, dann sind es hier 9 und ihr 4 kommt noch mit mir mit. Genau, so. Wo sind die ersten 9? Wo war hier die Grenze? Hier. Wo gehörst du hin? Hierher. Okay, genau. Dann dürfen hier noch 2 einander gegenüber. So. Und jetzt dürft ihr noch hier nach vorne kommen. Wo war die nächste Lücke? Hier. Okay, dann dürft ihr hier noch dazwischen. Sind alle 9 jetzt? Warst du vorher schon da? Ja, okay. Also, rutscht einfach so weit wie möglich da drüben hin, damit hier immer ein bisschen Platz ist, damit man dann nachher beim Durchwechseln nicht durcheinander kommt. Also hier die Reihe, guckt einfach mal. 1, 2, 3, 4, ihr seid hier, 5, doch, das stimmt. Wo kommst du her? 6. Nee, 6, ne, so einfach weiterrutschen. 6, 7. 7, 8, 9. So. Ah, und dann sind noch 2 übrig. Ja, aber dann seid ihr 10, wenn ich es richtig sehe. Ah, ihr seid nur 8. Also dann müsst ihr nur einen rüber. Ah, ihr seid nur 8. 4, 6. Ja, stimmt, ihr seid nur 8. Also jetzt stimmt's doch. Jetzt sind 3 mal 9. Okay, passt. Okay. Gut. Also, pass auf. Folgendermaßen, für alle, die es noch nicht bisher mitgemacht haben. Okay, jeder weiß jetzt, wer sein Gegenüber ist. Okay, gut. Wir beginnen damit, dass die Reihe über diese Reihe prophezeit. Okay, also die Reihe, die hier ist, prophezeit über die Reihe, die an der Bühne steht. Okay, so. Es geht darum, dass wir ein Wort der Weissagung empfangen. Es ist nichts Langes. Jedes Wort für jede Person, 45 Sekunden. Ich stoppe das und dann sage ich, es geht weiter. Also 45 Sekunden hast du Zeit. Das heißt, es ist nichts Langes, keine Romane, sondern ein Wort der Weissagung. Wir haben ja die Puzzlesteine. Ja? Du musst keine Angst haben, dass du irgendwas vergisst oder so, weil die Person kriegt ja mehrere Worte. Ja? Das heißt, es ergänzt sich. Ja? 45 Sekunden gibst du ein Wort der Weissagung, ein Wort der Weisheit, ein Wort der Erkenntnis weiter für die Person, die dir gegenübersteht. Nach 45 Sekunden sage ich Wechsel und dann wechselt die Person, die rechts hier unten ist, also hier in dem Fall der Hans-Peter, hier du und da die Clarissa, du wechselst dann, oder du bist die Erste hier, ne? Ja. Du wechselst dann hier ganz nach hinten und alle anderen rutschen nach rechts, einen nach rechts. Also die Reihe rutscht nach rechts, Richtung ist immer rechts und der unten ankommt, am Ende rutscht wieder ganz nach vorne, okay? Ihr müsst hier drauf achten, dass ihr müsst mehr Abstand da machen, weil sonst kann man es nicht sehen, sonst kommen die durcheinander. Genau, so, okay. Und das Ganze geht 9-mal durch, also 9-mal 45 Sekunden. Ihr habt 15 Sekunden habt ihr Zeit zum Wechseln und dann 45 Sekunden wird prophezeit. Das heißt, jede Person bekommt jetzt 9 Worte der Weissagung, Erkenntnis oder Weisheit. Daran kannst du schon sehen, dass du nicht alles sagen musst. Okay? Also keine Sorge, wenn die 45 Sekunden um sind, wird der Nächste das sagen, was noch weiter zu sagen ist. Okay? Und wir fließen im Geist miteinander und dann machen wir das Ganze natürlich umgekehrt und dann kommt die andere Seite dran und prophezeit über der Seite. Aber das sage ich dann noch. Okay? Bevor wir jetzt loslegen, beten wir einfach eine Minute zusammen in Sprachen und dann gebe ich euch das Signal, dass es losgeht. Ich muss hier nur noch kurz meinen Countdown stellen. Fangt schon mal an, in Sprachen zu beten. Ja, Vater, wir danken dir jetzt, Herr, dass du aus dem riesigen Strom deiner überfließenden Liebe heraus, deiner überfließenden Offenbarung heraus, diesen Personen jetzt auf der Bühnenseite jeweils ein prophetisches Wort durch jede Person gibst. Jeder empfängt 9 Worte. Herr, danke, Herr, dass du diese Worte zur Auferbauung, zur Stärkung, zur Ermutigung, zur Tröstung schenkst. Konzentriert euch jetzt auf den Geist. Kein Blödsinn machen, sondern konzentriert euch auf den Geist. Auch ihr über Livestream, fangt an, in Sprachen zu beten. Macht euch die Liste mit den Leuten, denen ihr dienen wollt. Oder aber verbindet euch mit denen, wo ihr die Worte weitergebt. Wie auch immer, ihr könnt auch euch, wie gesagt, hier einfach einklinken und der Reihe nach jeden, der an der Bühne steht, einfach durchmachen und dafür ein Wort aufschreiben und dann uns gerne einfach über E-Mail an wunder@glorylife.de zuschicken. Okay? Korabasa, jetzt noch 15 Sekunden, volle Kanne, betet in Sprachen. Oh Vater, wir setzen jetzt den prophetischen Geist frei in unserer Mitte, Herr. Klarheit, Offenbarung, Weisheit, Erkenntnis von deinem Thron in dem Namen Jesus. Und stopp. Jetzt kommst du zur Ruhe. 5 Sekunden, wo du einfach innerlich dich mit deinem inneren Menschen, deinem Geist verbindest und von dort ziehst du jetzt und gibst dem, der dir gegenübersteht, jetzt das Wort weiter, das da einfach hervorkommt. Wie gesagt, denk nicht drüber nach, sondern lass es einfach fließen. Los geht's, 45 Sekunden für das erste Wort. Die Person gegenüber, genau, geh ruhig näher auf sie zu, sodass sie dich versteht. Halleluja. Danke, Jesus. Es kann Offenbarung sein, es kann ein Wort der Erkenntnis sein, es kann ein Wort der Weisheit sein, eine Weissagung sein, was auch immer. Die Hälfte der Zeit ist um. Noch 10 Sekunden. Sag den letzten Gedanken, den letzten Satz in Jesu Namen und stopp. Und jetzt wechseln die ganze Reihe ein nach rechts durch, einmal nach rechts durch und die Person hier, nein, die Person unten geht da ganz nach vorne, ans Ende der Reihe. Einmal nach rechts durch, bitte weitergehen, seid ihr durchgegangen? Okay, einmal nach rechts durch. Es geht los, wieder 45 Sekunden. Gib weiter, fließ einfach weiter. Du fließt einfach weiter im prophetischen Strom. Du musst nicht mehr jedes Mal neu fragen oder so, sondern du fließt einfach weiter. Das Ziel ist einfach fließen. Einfach fließen, einfach fließen. Was hervorkommt, sagst du der Person zu. Denk immer daran, es ist zur Ermutigung, zur Auferbauung, zur Stärkung, zur Tröstung. Halleluja. Es geht jetzt nicht um Korrektur, es geht auch nicht darum, Kinder zu prophezeien oder Ehepartner oder sonst was, sondern einfach ein Wort der Offenbarung, ein Wort der Weisheit, ein Wort der Ermutigung. In Jesu Namen. Halleluja. Noch 10 Sekunden. Gib den letzten Satz weiter, den letzten Gedanken, mach den Punkt. Okay. 45 Sekunden sind um. Stopp. Halleluja. Was ist mit dir? Okay, weiter rutschen, einmal eins weiter rutschen, nach rechts rutschen, Halleluja, Halleluja. Ist wichtig, dass ihr, genau, in der Reihe bleibt, Halleluja. Die nächsten 45 Sekunden, los geht's, das nächste Wort. Halleluja. Gebt den Gedanken weiter. Oh ja, danke Vater für die Klarheit, Herr. Danke für die Wahrheit, Herr. Danke für die Weissagung, Herr. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke, Jesus, über Livestream. Wie gesagt, ihr könnt Dinge aufschreiben oder Dinge über WhatsApp weitergeben oder über Telefon oder wie auch immer. Wenn du was für Leute hier empfängst, schickt uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Sag, für wen es ist. Versuch es ungefähr zu beschreiben und dann gib uns das Wort. Okay, wir sind beim letzten Punkt und stopp. 45 Sekunden sind um. Wechselt durch. Einmal nach rechts und der vordere genau geht wieder da nach hinten. So. Einmal nach rechts durch, seid ihr durch? Okay, wunderbar. Die nächsten 45 Sekunden, es geht los. Es geht los, Halleluja. Gib einfach weiter, was du spürst. Du kannst natürlich auch 5 Sekunden in Sprachen sprechen, das ist okay, aber dann hast du noch 40 Sekunden. Shakarabasi kararabasi kararakorobosi arararara. Korabasi karararararara. Korabasi arararabasi kararararabasi karararara. Okay, Halbzeit. Halleluja. Noch 10 Sekunden. Okay, gebt den letzten Gedanken weiter. Macht einen Punkt, macht den Knopf zu. Die 45 Sekunden sind um. Wir wechseln nach rechts durch. Genau, und der vorderste. Wo ist hier der Anfang? Hier, okay, einmal durch. Halleluja. Okay, in Jesu Namen, nächste 45 Sekunden, nächstes Wort. Gebt einfach weiter, was ihr empfangen habt. Genau, hier ist die Person. Genau, für sie empfängst du was. Was ist das? Okay, Korabasia. Sarah, kannst du noch einspringen? Hier, da ist noch ein Platz frei. Ja, super. Korabasia Rabasikara. Noch 10 Sekunden. Okay, den letzten Gedanken. Und stopp. Die Zeit ist um, wir rutschen einen nach rechts und der letzte der Reihe geht wieder ganz nach hinten. Okay, die nächsten 45 Sekunden starten, gebt das Wort weiter. Wo ist hier die Person, die hier durchwechselt? Hier muss eine Person nach vorne wechseln. Auf, nur noch die Hälfte der Zeit. Halleluja, 30 Sekunden noch, los geht's, in Jesu Namen. Schießt euer Wort los. Korabasi kararabasi kararabasi kararara. Korabasi kararabasi kararara. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Noch 10 Sekunden. Einfach Mut zur Lücke haben. Okay, letzter Punkt. Und weiter geht's. 45 Sekunden sind um. Einmal durchwechseln. Einmal nach rechts gehen und durchwechseln. Bitte weiter. Bitte weiter. Weiter. Es geht weiter. Die nächsten 45. Seid ihr hier durchgewechselt? Ihr müsst durchwechseln. Ihr müsst schneller. Wenn ich sage durchwechseln, dann durchwechseln, weil sonst kommt die ganze Reihe ins Problem. Weitergehen. Okay. Halleluja. Okay, gebt das Wort weiter, lasst es fließen. Seid ihr schon fertig? Okay, das ist auch gut. Sogar schneller als 45 Sekunden, ne? Auch gut. Okay, noch 20 Sekunden. Halleluja. Danke, Jesus. Komm zum letzten Satz. Komm zum Punkt. Okay, und stopp. Stopp. Durchwechseln. Einmal nach rechts. Und der letzte geht nach vorne. Okay. Und es geht wieder los. 45 Sekunden, es geht los. Halleluja. Danke, Jesus. Prophesy. Halbzeit. Noch 10 Sekunden. Und letzter Satz. Kommt auf den Punkt. Stopp. Durchwechseln. Durchwechseln. Okay, nach rechts. Bitte hier durchwechseln. Marina, schnell, schnell. Seid ihr schon wieder beim Gleichen? Nein. Also, dann geht's weiter. Dann geht's immer noch weiter. 45 Sekunden. Prophesy. Halleluja. Los geht's. In Jesu Namen. Halleluja. Halbzeit. Okay, noch 5 Sekunden. Mach den letzten Punkt, den letzten Satz. Und stopp. Stopp, Zeit ist um. Wechsel durch. Nach rechts rutschen. Nach rechts. Seid ihr wieder am Anfang? Sind wir am Anfang? Okay, Halleluja, ihr habt es geschafft. Danke, Jesus. Halleluja. Gebt mal Jesus einen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Pass auf, kurze Frage. Wer von den Personen, die jetzt Worte empfangen haben, kann sagen, ja, mit den meisten, die er empfangen hat, konnte er was anfangen? Okay, Halleluja, danke Jesus, das sind die allermeisten. Okay, wer von denen, die Worte empfangen haben jetzt, ich frage die Reihe, wer von denen kann sagen, ja, das waren verschiedene Puzzlesteine eines Gesamtbildes, also das passt irgendwie zusammen, auch was die Leute gesagt haben. Wer kann das sagen? Okay, Halleluja, das sind auch fast die allermeisten. Oder ja, das sind die allermeisten. Halleluja, geben wir Jesus mal einen Applaus. Halleluja, ihr seid super. Halleluja. Ich weiß nicht mehr, welcher Showmaster das war, aber der hätte jetzt gesagt, wir sind der Meinung, das war Spitze. Rosenthal, genau, rate mal mit Rosenthal. Ja, genau, der war das. Okay, der war sogar Jude, also, der muss es wissen. Ja, Hans Rosenthal, ja, genau. Okay, alles klar, aber keine Ablenkung. Jetzt drehen wir den Spieß um. Okay, das bedeutet, die Reihe prophezeit über diese Reihe. Bedeutet, ihr müsst nach links durchwechseln jetzt. Jetzt geht es nach links dann weiter. Ja? Wenn es gewechselt wird, geht es immer nach links. Das heißt, nach links, ja, ist in die Richtung, genau, in die Richtung. Ja, also genau, links war von mir links, ja, also links, für euch links. Ihr müsst in die andere Richtung, nach links. Genau, du musst rüber, so wie vorher auch, nur für euch ist es links, für die anderen war es rechts. Die gleiche Richtung, aber für euch ist es jetzt links, immer nach links durchwechseln. Ja? Nein, ihr bleibt einfach, wie ihr seid, aber ihr wechselt jetzt einfach immer nach links durch. Und der Hinterste, also der Ria, kommt dann hier nach vorne. Ne? Genau, jetzt wäre es gut, wenn ihr ein bisschen einen Schritt weiter in die Richtung nach vorne gehen würdet. Genau, dann habt ihr da ein bisschen mehr, weil dann habt ihr hinter euch Platz zum Durchwechseln. Das meine ich damit, genau. Kommt einfach ein Stück weiter nach vorne. Kommt ein Stück weiter nach vorne, damit ihr hinten Platz habt zum Durchwechseln. Genau, okay. Gut, jetzt beten wir nochmal eine Minute in Sprachen, damit die anderen auch die gleiche Chance zur Selbstauferbauung haben und dann empfangen wir Worte für die, die euch jetzt gegenüberstehen, okay? In Jesu Namen, los geht's. Danke, Vater, für den prophetischen Geist hier heute Abend, Herr. Danke für all diese Worte, Herr, die fließen, Herr. Danke, Jesus, für dein Wirken, Herr. Wir preisen dich von ganzem Herzen, Herr, für das, was du tust heute Abend hier, Herr. Halleluja. Danke, Herr, für Puzzlesteine der Auferbauung, der Ermutigung, der Stärkung. Halleluja, danke Jesus, Herr, dass du uns aktivierst im prophetischen Geist, Herr, dass wir fließen im prophetischen Geist, ohne zu denken, Herr. Danke, Herr, dass du wirklich unseren Verstand bypasst, Herr. Halleluja, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja. Okay, 10 Sekunden noch mal ganz kräftig in Sprachen beten. Und stopp. Ganz ruhig in euch reinhören, einfach auf Tuchfühlung mit dem Geist gehen, nichts denken, einen Moment nichts denken, gar nichts denken und dann einfach die Person anschauen und anfangen, was du spürst, was du siehst, was du hörst, einfach weitergeben. Jetzt 45 Sekunden. Los geht's. In Jesu Namen. Halleluja. Über Livestream, macht weiter. Ihr könnt weiter Worte empfangen, ihr könnt euch auch Leute raussuchen. Vielleicht kennt ihr ja einzelne Leute hier, sucht sie euch raus, prophezeit über ihnen. Oder wie gesagt, mach dir einfach eine Liste mit Freunden, über denen du prophezeien willst und gib's einfach dann später weiter nach dieser Aktivierung. Und du wirst dich wundern, wie treffend diese Worte sind. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay, noch 10 Sekunden für das erste Wort. Gebt den letzten Gedanken weiter, gebt den letzten Satz weiter, in Jesu Namen. Stopp, wir wechseln durch, nach links wird gewechselt, weiter. Los geht's, die nächsten 45 Sekunden. Ha? Du musst nach links, immer, er muss wechseln, du musst wechseln, genau, so, genau. Los geht's, 45 Sekunden. Los geht's. Genau, der vom Ende muss natürlich nach rechts dann, um nach vorne zu kommen. Genau. Okay. Halleluja. Danke, Jesus. Gebt das Wort weiter. Halbzeit. Okay. Ja, es fließt. Noch 10 Sekunden. Lass fließen. Komm zum letzten Gedanken. Und gib es weiter. Bring es auf den Punkt. Und stopp. Und weiter geht's. Wechsel nach links. Und der ganz hinten ist, geht nach rechts vorne wieder. Genau. Super, wunderbar. Einfach durchwechseln. Weiter, genau. Okay, 45 Sekunden, los geht's. In Jesu Namen. Gib weiter, was du spürst, was du siehst. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Wir haben Halbzeit bei diesem Wort. Und noch 10 Sekunden. Bring's auf den Punkt. Letzter Gedanke. Und stopp. Zeit ist um. Wechselt durch. In Jesu Namen nach links. Einmal nach links. Und der von hinten kommt nach vorne. Und weiter geht's. 45 Sekunden. Nächstes Wort. Weitergeben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halbzeit. Okay, noch 10 Sekunden. Halleluja. Kommt zum Schluss und stopp und wechsel. Wechsel nach links. Wechsel, wechsel, wechsel, wechsel. Wechsel durch. Genau, hier geht's weiter. Das gehört noch zu der Schlange, da musst du davor. Wechsel durch. Okay. Okay, Halbzeit. Und noch 10 Sekunden. Kommt zum letzten Gedanken. Und stopp. Und wir wechseln durch. Wir wechseln durch nach links. Ein Schritt nach links und der vordere kommt nach vorne. Durchwechseln, durchwechseln, durchwechseln, durchwechseln. Es geht weiter. Es geht weiter. 45 Sekunden, los geht's. Gebt euer Wort weiter. Gebt euer Wort weiter. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halbzeit. Halleluja. Danke, Jesus. Und noch. Noch 10 Sekunden. Kommt zum Schlusspunkt. Letzter Gedanke. In Jesu Namen. Stopp. Und weiter geht's. Wechsel. Wechsel. Wechsel. Okay, 45 Sekunden, das nächste Wort. 45 Sekunden, los geht's, in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Gebt weiter, was ihr spürt, seht, fühlt, hört. Einmal für die Person. Halbzeit ist schon rum. Halleluja. Lass fließen. Lass fließen. Noch 10 Sekunden. Und stopp. Es geht weiter, wechselt durch. Genau, hier seid ihr getrennt, genau, hier geht's darüber. Ah, okay, war, hier die. Ah, okay, sorry. Okay, also dann darüber. Durchwechseln, es geht weiter. Nächstes Wort, 45 Sekunden. Los geht's. Los geht's, nächstes Wort. Los geht's. Wir sind schon wieder fast Halbzeit. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halbzeit. Und noch 10 Sekunden. Der letzte Gedanke, die letzte Ermutigung, das letzte Wort. Und stopp. 45 Sekunden sind um. Wechselt weiter. Einmal nach links. Durchwechseln. Nach links. Okay. Los geht's. Nächstes Wort. 45 Sekunden. 45 Sekunden. Ja, zum Mitschreiben ist schwierig. Ne? Ihr könnt vielleicht ein Handy dazwischen halten. Das geht noch, aber mitschreiben, das alles wird schwierig. Jetzt weitergeben. Okay. Es geht los. Wir sind schon fast der Halbzeit. Ihr müsst weitermachen, ihr müsst weitergehen. Nee, ihr seid noch nicht durch. Okay. Halbzeit. Okay, noch 5 Sekunden. Letzter Gedanke. Kommt auf den Punkt. Und stopp. Wechsel. Hallo, Wechsel. Die nächsten 45 Sekunden starten. Seid ihr durch? Seid ihr alle durch? Okay, hat jeder von jedem ein Wort bekommen? Ihr habt nur eins, das ist ja merkwürdig. Die haben nur eins, aber die sind schon durch, das ist ja merkwürdig. Irgendwas stimmt nicht. Also ich gebe euch noch 45 Sekunden. Prophezeit noch, über wem ihr noch wollt. Also, nee, waren alles neun, waren immer neun. Ja, waren immer neun. Also, ihr wart 10, aber vorher nicht. Vermehrung, okay. Also gut. Okay, noch 20 Sekunden, dann machen wir endgültig Schluss. Halleluja. Okay. Noch 10 Sekunden. Und stopp, die letzten sind durch. Okay. Kurzer Überblick. Wer von denen, die ein Wort empfangen hatte, konnte mit den allermeisten Worten was anfangen? Mit alle. Okay, machen wir es so. Wer konnte mit allen was anfangen? Wow, das sind ja fast alle. Hammer. Preis den Herrn. Geben wir mal Jesus einen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Schaut, wir werden immer besser. Schade, dass ich nicht mitüben kann. Ne? Ihr werdet immer besser. Am Ende seid ihr alle viel besser als ich. Halleluja. Und ihr dürft üben. Preist den Herrn durch Gewöhnung, geübte Sinne. Amen. Super. Jetzt habt ihr euch eine Pause verdient, glaube ich. Es geht weiter in der zweiten Stunde über Leben im Geist. Das wird spannend. Also, wir machen Pinkelpause bis 20 nach. 20 nach 9 geht es weiter. 6 Minuten Pause. 20 nach 9 geht es weiter. Ihr über Livestream einfach. 20 nach 9 sind wir wieder da. Bleibt dran, das wird spannend. Leben im Geist. Halleluja.